Es ist nicht von selbst gekommen, Gott hat es gemacht. Jede Blume, jedes Blättchen hat er ausgedacht. Auch die bunten Schmetterlinge, jedes Käferlein. Unten waren die Kieselsteine, machte Gott allein. Es ist nichts von selbst gekommen, Gott hat es gemacht. Dafür sei dem großen Schöpfer unser Lob gebracht.